Ich bin doch kein Penner. Na gut, jetzt sehe ich gerade ein bisschen so aus mit der dreckigen Jeans und dem ollen Rucksack. Norwegian Wood von Ulrich Land. Eins war klar, wenn sie die Wertpapiere fanden, würde sich dieser kleine Untersuchungsraum auf dem Kopenhagener Bahnhof schnurstracks in eine veritable Zelle des dänischen Strafvollzugs verwandeln. Untersuchungshaft, ganz klar. Und natürlich würden sie die finden, sie mussten sie finden, es war ja nur ein kleiner Rucksack. Denk dir schon mal was aus, Felix. Du bist unschuldig. Dein einziges Verbrechen ist bislang, dass du auf einer Sitzbank im Kopenhagener Bahnhof aus Müdigkeit und Erschöpfung eingeschlafen bist. Aber viel wichtiger als die Frage, wie komme ich hier raus, ist vielleicht die Frage, wie bin ich hier überhaupt reingekommen? Aber die können mir nichts. Gar nichts. Das ist eine Gefälligkeit, eine Art Paketbote. Auf jeden Fall ein Opfer, kein Täter. Die schöne Miriam. So kleine norwegische Ratte. Der hat mich doch ans Messer geliefert. Klar, die will ihn in den Arsch retten. Ihrem untalentierten Lebensgefährten. Miriams Lebensgefährte ist mein Onkel. Designer, wie mein Großvater. Der allerdings war wirklich talentiert. Ach, sei's drum. Angefangen hat das Drama in Neuss. Echt. Im banalen Neuss. Auf einer banalen Familienfeier. Ich war der Einladung, wenn ich ehrlich bin, nur widerwillig gefolgt. Familie verpflichtet. Aber na, mein Dad liegt jetzt schon eine ganze Weile unter der Erde. Krebs. Und mein Großvater besitzt eine Hütte in Norwegen. Und da wollte ich gern meine Masterarbeit schreiben. Zahnarztstühle. Lass mich mit diesen hässlichen Klumpen in Ruhe. Da wird man nach Belieben rauf und runter gefahren, in liegende oder aufrechte Positionen versetzt und man ist nicht mehr Herr der Lage. Und da pult einem einer im Maul rum, fühlt einem mit dem Bohrer auf den Nerv. Mit anderer Leute Höllenqualen willst du Geld verdienen. Das ist zum Kotzen, Che. Ein Zahnarztstuhl braucht Stil. Der muss was haben von einer Wellnessoase. Bin ich hier bei einer Werbeveranstaltung? Hey Leute, heute ist Party angesagt. Da wird ausnahmsweise mal nicht rumgezankt. Das musste sie sein. Ches neue Flamme. Aus Norwegen oder was? Mehr oder weniger neu, keine Ahnung. Ich verstehe überhaupt nicht, was du gegen Zahnarztstühle hast. Ich hatte Che, den Bruder meines Vaters, seit Dads Beerdigung nicht mehr gesehen. In die Ausstattung von einem einzigen Behandlungszimmer kann ein designbewusster Zahnarzt locker 100.000 stecken. Auf der nach oben offenen Preisskala. Das interessiert mich nicht, mein Sohn. Jedenfalls machte diese Miriam dem Ruf, der ihr vorauseilte, alle Ehre. Bildschön und irgendwie undurchsichtig. Diese Behandlungseinheiten sind echte Geldmaschinen. Endlich werden die Bilanzen mal gut aussehen. Du wirst mir ja wohl nicht sagen, dass der Laden, als ich ihn dir übergeben habe, ich Idiot, dass die Bilanzen sich nicht sehen lassen konnten. Aber diese Zahnarztsessel, Mann, da ist richtig Musik drin. Mich interessieren keine Stühle mit Musik, mich interessieren Stühle mit Aussehen, keine Folterbänke. Interessierten, Alter, interessierten. Wieso? Lass ihn doch. Klaus darf sich doch interessieren. Ein echter Altfreak, mein Großvater Klaus, hatte seine drei verbliebenen Haare zu einem weißen Schillerzopf zusammengebunden. Ein Stuhl ist eine Idee, wenn du verstehst, was ich meine. Absolut das Enfant terrible in der Sippe. Ein hochwertiger, anmutiger Stuhl, auf dem man nicht nur sitzen kann. Aber ein äußerst erfolgreicher Designer und Unternehmer in Sachen Stühle. Das Auge sitzt mit, Sohnemann. Holz. Nur Holz. Zahnarztstuhl. Lapplandbirke, seine Spezialität. Echt. Cool. Möbel der Ohnmacht. Irgendeine fremde Macht lässt einen nach hinten wegsacken. Und die Schwerkraft scheint sich aufzuheben, ja. Loslassen, geschehen lassen. In Erwartung des nervtötenden Bohrers. Che, dein Vater hat vielleicht nicht Unrecht. Auf dem internationalen Markt gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass so altes Design wie das von Klaus wieder im Kommen ist. Retro ist... Mia, Schätzchen, Retro, internationaler Markt. Findest du nicht, das könnte ein bisschen zu hoch für dich sein? Also hör mal. Ich mach nicht auf Retro, ich kopiere nicht, das sollen andere machen. Ich erfinde. Das ist die Wurzel aller Kreativität. Neu erfinden. Naja, Zahnarzt, das gibt's nun auch schon seit 100 Jahren. Komplexes Zusammenspiel von Hightech-Mechanik, Beleuchtung, Polsterung und Farbgestaltung. Der moderne, gut verdienende Zahnarzt, der will nicht mehr diese krankenhausweißen Monster. Stattdessen eingebaute Massage. Während hier oben die Zahnärztin die Zahnfleischtaschen sondiert, walkt dir wie von Geisterhand mein Stuhl den Rücken durch. Mein Modell ist der gelungene Versuch. Der gelungene Versuch, hohe sechsstellige Summen an Entwicklungskosten zu verbrennen. Und wie es aussieht, ist dir dieser Versuch in der Tat voll gelungen. Hohe sechsstellige Summen? Bei meiner letzten Bilanz waren das noch... Hey, Moment mal. Du bist gerade dabei, Betriebsgeheimnisse auszuplaudern. Außerdem, Schätzchen, man nennt das Investition. Oder hast du da gepennt in deinen 17 Semestern BWL-Studium? Hm? Retro-Holzstühle macht inzwischen ein großes schwedisches Möbelhaus. Schon mal gehört? Wenn wir diese Firma, also meine Firma... Die bis vor sehr kurzer Zeit noch meine Firma war. Wenn wir diese Firma retten wollen, müssen wir andere Märkte finden. Retten? Du tust ja gerade so, als ob meine ja, Firma... Ja, und genau das habe ich getan. Genau das habe ich getan. Ein Bereich, was? In dem Design bislang ein stiefmütterliches Dasein führte, da setze ich an. Da habe ich sehr gute Verträge gemacht. Ja. Irgendwie höre ich zu oft das Wort ich. Break-Even-Point für mich sind 100 Behandlungseinheiten. Sprich Zahnarztsessel mit diversen Verstellmöglichkeiten. Nein, verdammt! Behandlungseinheiten. Warum geht das in deinen alten Kopf nicht rein? Von der Lampe bis zum Handgriff des Bohrers alles ein Guss. Das ist ein Gesamtkunstwerk. Break-Even-Point, Gesamtkunstwerk. Mann, du verlierst den Bodenkontakt, mein Lieber. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ach, red, was du willst. Wenn die ersten 100 Einheiten in den Praxen stehen, weltweit, bin ich in der Gewinnzone. 3 davon gehen diese Woche in die USA und einer in die Praxis dieses jungen, aufstrebenden Dentisten da drüben. Ja, was mich daran erinnert, dass ich mich vielleicht mal besser um die Gäste kümmern sollte. Stopp, Chick. Das sind 4 verkaufte Einheiten. Ausgegangen sind wir von 12. Ich werde den Verdacht nicht los, dass ich deine Bilanzen geschönt habe. Das ist ein Straftatbestand. Das ist ein Vater-Sohn-Ding hier. Sag mal, merkst du das nicht? Der verkraftet die Geschäftsübergabe nicht. Du fährst das ganze Ding vor die Wand, Mann. Alles, was ich mühsam aufgebaut habe. Ich sage genau wie Miriam, stopp. Für mich geht's jetzt nur noch darum, zu retten, was noch zu retten ist. Du hältst die Füße still. Ach. Ich sag ja, Vater-Sohn-Ding. Ich hab Pionierarbeit geleistet. Ja, aber was ist das schon gegen deinen formidablen Woodchair Number One aus dem Jahre 1978, auf den du immer noch so wahnsinnig stolz bist? Ja. Wie viel hast du den nochmal auf den Markt geschmissen? 100 Mark? 160. Ah. War damals viel Geld. 850.000 Mal verkauft. Ja. Das hängt mir so zum Hals raus. Na, dann frag doch nicht. 850.000. Ist das nichts? Ja, aber das Ding hier, das hat den Wert eines gehobenen Mittelklassewagens. 3 international operierende Medizintechnikanbieter konkurrieren gerade um die Lizenzen. Du, und wenn alles klappt, dann... Wenn alles klappt. Ach, scheiß doch drauf. Fahr du lieber in deine geliebten norwegischen Birkenwälder. Ich fahr nächste Woche nach Shantou. Kennst du sicher? Südchina. Strafverschärfend kam hinzu, dass Che in China produzieren lassen wollte. Dort also mächtig investiert hatte. Nur die Entwicklungsabteilung, der kaufmännische Apparat und die Endmontage der Module sollten in Neuss bleiben, was Klaus auf die Palme brachte. War doch seine Devise immer, mit einheimischen Leuten für den einheimischen Markt. Weißt du was, Che? Mach dein Ding, wie du zu sagen pflegst, aber lass mir meine Kohle. Ich bin jetzt 70. Ich will noch ein paar Jahre in Frieden leben. Garantier mir wenigstens eine fixe Summe monatlich, dann lass ich dich zufrieden. Du weißt, dass ich das zurzeit nicht kann. Noch nicht. Und ich kann nicht ewig auf deinen Break-Even-Point warten. Überlass mir wenigstens den Bungalow hier. Den hab nämlich ich gebaut. Ich, verstehst du? Das wollen wir mal festhalten. Außerdem, du hängst ja sowieso nicht an dem Haus. Ist doch Retro-Bauhaus-Quatsch. Was ist? Warum sagst du nichts? Nun, sag's ihm schon. Was soll er sagen? Miriam, halt endlich die Klappe. Er musste eine Hypothek aufnehmen. Die Investitionen in Südchina... Die Chinesen investieren bei der Montagehalle und den Maschinen kräftig mit. Das muss man anerkennen. Mein Haus als Sicherheit? Ohne mich zu fragen? Ist eben nicht mehr dein Haus. Was? Du hast die Grundbuchänderung selbst unterschrieben. Nee, niemals. Doch, vor 2 Jahren. Guck mal nach. Zusammen mit dem 2. Teil des Erbvertrags. Lass mich nach Stich und Faden verarschen, Drecksack. Ihr werdet jetzt beide vernünftig sein und Ruhe geben. Nein. Und morgen kommt ihr in mein Büro. Wir schauen uns die Verträge nochmal an und die Bilanzen. Miriam, und dann werden wir Engelchen, einen Weg. Maß dir bitte nicht die Kompetenz des Schlichters an. Entschuldigung, ich will das nicht stören. Tust du aber. Warte draußen, wenn Erwachsene miteinander reden. Felix, es ist echt jetzt nicht gerade. Das ist nicht so günstig. Ja, aber ich wollte nur... Moment, gleich in 10 Minuten draußen im Gartenhaus. Okay, ich komme raus. Also, Kleiner, hier. Der Schlüssel für die Hütte. Unterm Siegel der Verschwiegenheit, versteht sich. Mhm. Apropos Verschwiegenheit. Was hast du eben eigentlich alles so mitgekriegt? Naja, so ein halbes Sektglas lang habe ich da schon rumgestanden. Aber ihr habt ja nicht nach rechts und nicht nach links geschaut. Dann weißt du also, wie die Chose aussieht. Duster wie im Arsch des Bären, um deinen Lieblingssatz zu zitieren. Nicht witzig, Kleiner. Dein Onkel und seine Zahnarztstühle. Das gibt den Super-GAU. Wie jetzt? Du wirst mir helfen müssen. Ich? Wie soll ich das denn machen? Schon die Bahnfahrt. Ein Gedicht. Ab Malmö nur Wasser und Wälder und Felsen. Vor Urzeiten von Gletschern rundgeschliffen. Jetzt mit Moospolstern überzogen. Draußen am Zugfenster wurden die Regenfäden in die Horizontale gezogen. In Oslo dann schielte die Abendsonne auf die silbern glitzernden Glasfassaden. Und jeder weiß, die Verheißung der Sonne ist hier eine Lüge. Auch andern Tags würde die Waschküche Norwegens ihrem Namen alle Ehre machen. Und so war es dann auch. Der Zug pflügte sich durch die vom Himmel hängenden Wasservorhänge. Und dann der Schnitt. Der 1300 Meter Schnitt. Der Fjord. Nicht zu fassen, dass sich hier diese Bahn raufastet. Alle Nase lang der nächste atemberaubende Blick auf den Sognefjord. Und da unten also Klaus Hütte. 7 Kilometer zu Fuß von der Bahnstation. Einsamkeit eben. Ablenkungsfreie Zone. 6 Wochen für die Masterarbeit. Deutsches Produktdesign der 70er Jahre. 6 Wochen. Blockhütte mit rauchschwarzen Balken. Wasser aus der Quelle hinterm Haus. Holzofen. Was soll das denn jetzt? Wir kommen hier und schon. Felix Listerkamp? Hallo Felix. Ach, Jay. Wo treibt sich dein Großvater rum? Müsste ich das wissen? Er ist weg. Seit 3 Tagen. Wie vom Erdboden verschluckt. Wir überlegen, eine Vermisstenanzeige anzuleiern. Das müsst ihr schon vor Ort regeln. Ich hocke hier am Arsch der Welt. Ich kann nicht Suchmaschine spielen. Ja, aber wir machen uns echt Sorgen um Klaus. Die Wörter Klaus und Sorgen und das aus deinem Mund und in einem Atemzug? Da stimmt was nicht. Und du bist dir sicher, er hält dich jetzt nicht gerade am Händchen? Lass mich in Ruhe, Che. Wo steckst du denn? An welchem Arsch? Die konnten mich mal kreuzweise. Der Ofen brauchte Nachschub. Oh Mann, ich hab mich doch nicht ohne Grund in die Einsamkeit zurückgezogen. Listerkamp. Felix Listerkamp. Hallo, Kleiner. Gut angekommen? Ja, ist traumhaft hier. Echt. Und diese Ruhe, die ist weniger echt. Du, gerade hatte ich deinen Sohn am Ohr. Wo steckst du denn? Was, ich? Die machen sich Sorgen. Wenn du dich nicht bald zu einem Lebenszeichen hinreißen lässt, dann... Ey, Klaus, die wollen dich suchen lassen. In Zürich? Na, da müssen sie sich aber richtig anstrengen. Ja, Zürich? Dann geht's ums Geld. Ich hab dir gesagt, ich brauche deine Hilfe. Ich bin in Norwegen, in deiner Hütte, das weißt du doch. Hm. Außerdem habe ich so gar keine Ahnung von Geld. Ne? Schon gar nicht von den Summen, die du so umwälzt. Umgewälzt habe. Die Zeiten sind vorbei. Kurze Rede, langer Sinn. Du musst für mich was holen. Aha. Aus einem versteckten Safe. Heimlich. Ja, so. Ja klar, wenn es weiter nichts ist. Ernsthaft. Also, jetzt pass mal genau niemals auf. Nein, nicht ich. Nein, sowas ist nichts für mich, Klaus. Wirklich nicht. Fangen wir mal von vorne an. Ja. Weshalb ich also in Zürich bin. Konten auflösen, Dukaten in Schubkarren schippen, wenn du verstehst, was ich meine? Nee, kein Wort. Wie du weißt, Kleiner, halte ich nicht viel von Banken. Und von Bankern schon gar nichts. Haifische allesamt. Also habe ich in der Schweiz hier und da und dort einfache Depots angelegt. Und die muss ich jetzt auflösen, bevor das alles in Shays schwarzes Loch gesaugt wird und in der Konkursmasse verschwindet. Oha. Jetzt bist du mit 2, 3 Geldköfferchen unterwegs. Na, vor allen Dingen muss ich die Eidgenossen davon überzeugen, mir das eine oder andere Sümmchen zu transferieren, also unbemerkt auf norwegische Konten zu buxieren. Oh, warum erzählst du mir das alles? Und wieso ausgerechnet Norwegen? Warum nicht, das sind die Cayman Islands oder später, was? Später, Kleiner, später. Also das hier, also die Transaktionen in der Schweiz, das kriege ich noch alleine geregelt. Wichtig ist jetzt, du musst diesen Safe leeren, Kleiner. Was bitte? Ich habe da noch ein Bündel Apple-Aktien in meinem Haus, das jetzt auch für Chase Abenteuer verpfändet worden ist. Und warum, um Himmels Willen, holst du die nicht selber raus? Also ganz legal. Ich kann hier nicht weg. Und ganz legal ist da gar nichts mehr. Die Firma Listerkamp wird schon vom Fiskus beäugt. Das ist für dich nur ein ganz kurzer Trip zurück nach Neuss und dann kannst du direkt wieder nach Norwegen. Hm. Es geht um richtig was kleiner, bitte. Und es soll zu deinem Schaden nicht sein. Ich will noch nicht aufgeben. Den Fehler, Che das Feld zu überlassen, den will ich nicht zweimal machen. Und ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann. Ich fühle mich gerade direkt geschmeichelt. Also pass auf, deine Masterarbeit hat Zeit. Nein, eben nicht. Du verlierst allenfalls ein paar Tage und gewinnst eine Lebensperspektive. Hä? Dazu später. Die Rettungsaktion jedenfalls duldet keinen Aufschub. Hä? Und wenn wir jetzt nicht handeln, ich weiß nicht, das kann nicht mehr lange dauern, bis meine bauhausschicke Flachdachvilla mit allem drum und dran endgültig unter den Hammer kommt. Und von dem Safe mit dem Aktienbündel weiß Jay nichts. Also auch kein Konkursverwalter. Noch nicht. Apple-Aktien? Aus den frühen 80ern. Die sind jetzt nämlich ein Vermögen wert. Und ich will einfach nicht, also schon aus historischen Gründen, dass die in vermutlich nie gebaute Zahnarztstühle mit Puffbeleuchtung umgesetzt werden. Ich mail dir den Code und eine Skizze, wo du den Safe findest und die Ersatzschlüssel vom Haus, verstehst du? Aha. Und dann schnappst du dir daraus das braune Kuvert. Ich habe damals einen angefressenen Apfel drauf gekritzelt. Mhm. Außerdem kriegst du eine neue Handynummer. Das steht alles in der nächsten E-Mail, die ich dir schicke. Also, Okay. Halt mich ständig auf dem Laufen. Mich, verstehst du? Ja. Kein Sterbenswörtchen zu niemandem. Schon gar nicht zu irgendwem aus unserer buckligen Verwandtschaft. Ja, logisch. So, und dann zerpflückst du das Bündel und packst die Aktien in kleinen Päckchen zwischen deinen Papierkram für die Masterarbeit, okay? Und retour nach Norwegen mit Sack und Pack und Felix. Tja. Also, was ist jetzt? Kleiner. Kann ich auf dich zählen? Nicht zu fassen. Es war einfach nicht zu fassen. Ich machte gerade sowas wie einen legalen Einbruch. Halblegal zumindest. Das ist nix. Komm. Oh, verdammt. Alles dunkel, da ist überhaupt nichts los. Komm, dann, ich geh nochmal rechts ums Haus, und guck du nochmal da hinten und dann, ab dafür. Na gut, aber dann gleich los. Oh, scheiße, war das knapp. Keine Ahnung, wo die plötzlich herkamen. Wer die auf den Plan gerufen hatte. Jedenfalls keine Polizei und keine Uniformen. Sahen eher nach einer privaten Security-Klitsche aus. Felix Listerkamp? Wie stehen die Aktien, Kleiner? Ja, und bei dir? Spann mich nicht auf die Folter. Alles an Bord, alles im Rucksack. Du, ich muss meinen Zug kriegen. Ah, nimmst du den ICE ab Köln? Ja. Aber ich muss mich echt beeilen. Prima, Kleiner, ich bin stolz auf dich. Ich hab's doch geahnt, dass in dir genug kriminelle Energie schlummert. Man muss ihn nur wachküssen, stimmt's? Nein. Das war der erste und definitiv der letzte Einbruch in meinem Leben. Ich bin nicht gemacht für sowas. Meine kriminelle Energie bewegt sich im Nanobereich. Aber was nützte mir das? Jetzt steckte ich drin. Und noch war das alles hier keineswegs fertig abgedreht. War völlig übermüdet in den Zug gefallen. Hatte mich nicht mal getraut, den Rucksack mit der kostbaren Fracht abzuschnallen. Irgendwann kurz nach Hamburg war ich mit verbogenem Kreuz wach geworden und musste mich jetzt doch dazu durchringen, mich von dem schweren Trumm zu befreien. Bleischwer, die ganzen Kataloge und Designbücher, die ich zur Tarnung dabei hatte. Ich schob den Rucksack über mir ins Gepäckfach und musste die ganze Zeit über den verdammten Drang unterdrücken, das Ding auszupacken und nachzuschauen, ob noch alles da war. Die Müdigkeit war stärker. Hey! Irgendwo in Dänemark wachte ich wieder auf. Hey Felix, so ein Zufall. Was war das denn jetzt? Du, ein Traum? Eine Erscheinung? Was machst denn du hier? Naja, nun, ich bin ja Norwegerin, wie du vielleicht weißt. Ja, das habe ich mir sagen lassen. Und ab und zu fahre ich eben nach Hause, meinen Vater besuchen. Und da fährst du zufällig, jetzt rein zufällig mit mir im gleichen Zug? Rein zufällig? Ich glaub dir kein Wort. Scheiße, war die schön. Sollte man Che überhaupt nicht zutrauen. Echt nicht. Hatte der Blödmann nun wirklich nicht verdient. Aber egal jetzt. Ich musste unbedingt einen kühlen Kopf bewahren. Einen sehr kühlen Kopf. Und außerdem, ganz ehrlich, ich habe die Schnauze voll. Schnauze voll? Von was? Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich... Nee. Dass ich Chase, sagen wir, Prokuristin bin. Die verantwortliche Frau vom Fach. Und ich kann das einfach nicht mehr mittragen. Was er da treibt, das ist... Ein verschleppter Konkurs ist das. Du weißt ja doch was. Und mich machen sie im Zweifelsfall mitverantwortlich. Ja, genau darauf hat er es wahrscheinlich abgesehen. Hat dich womöglich so fest mit eingebunden, er hat dich so tief ins Glas der betrieblichen Glückseligkeiten blicken lassen, ne? Damit er nachher nicht allein dasteht mit dem Scherbenhaufen. Maja, und die Beziehung... Was? Schnauze voll eben. Che, dieser Vollpfosten staubt diese Mega-Perle ab und setzt alles in den Sand. Gut, dass nicht die ganze Familie so daneben ist. Dass es da noch ein paar Typen gibt, mit denen man was anfangen kann. Zum Beispiel? Dein Großvater zum Beispiel. Ach ja. Ein großartiger Mensch. Wirklich. Oh. Ein kreativer Kopf ja. Noch dazu. Lass das. Miriam, komm. Das geht dich nichts an. Klaus geht dich einfach nichts an. So empfindlich, junger Mann. Hab ich da was verpasst? Du bist mir noch eine Antwort schuldig. Echt? Ja. Wieso du ausgerechnet in meinem Zug sitzt. Sag ich doch. Ich brauche eine Pause. Mehr nicht. Ich glaub dir kein Wort. Ich kann es auch nicht ändern, aber an diesem Safe sind beim besten Willen keine Fingerabdrücke erkennbar. Nicht mal ihre eigenen. Meine? Ja, wie denn auch? Ich wusste ja bis eben überhaupt nicht, dass hier unten im Keller so ein Safe eingebaut ist. Es deutet nichts auf einen Einbruch hin. Ach, und die Überwachungskamera? Da kann ich ja froh sein, dass wenigstens die Security-Leute ihren Job sorgfältig erledigt haben. Was soll diese Spitze, Herr Listerkamp? Wir machen hier, weiß Gott, auch unseren Job. So. Ja, so. Und jetzt erklären Sie mir mal, warum die Bilder aus der Überwachungskamera Ihren Neffen zeigen, wie er das Garagentor öffnet, in aller Ruhe. Na also, geht doch. Ganz eindeutig Ihr Neffe. Aber genauso eindeutig ist, dass er nicht eingebrochen hat. Er hatte einen Schlüssel, ganz klar. Es gibt nirgendwo Spuren, die darauf hindeuten, dass er sich mit Gewalt Zutritt verschafft hätte. Brecheisen, zerbrochene Fenster, niente. Und? Fehlt irgendwas aus dem Safe? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich hatte keine Ahnung von der Existenz irgendeines Safes. Aber wenn einer ihn mitten in der Nacht öffnet, dann wird er wohl etwas gesucht haben. Ja, aber wem gehörte dieses Etwas? Welches Delikt sollen wir hier aufklären? Noch dazu bei diesen verworrenen Besitzverhältnissen. So, jetzt ist es aber gut. Das Haus gehört mir. Ist ganz klar. Mein Vater hat mir das Haus überschrieben. Aber Ihr Vater hatte noch einen Schlüssel? Ich denke, nein. Kommen Sie, Sie haben es doch selbst gesehen. Ihr Neffe benutzt auf dem Überwachungsvideo einen Schlüssel. Den passenden. Da gibt es kein Vertun. Und sagen Sie, diese Umstrukturierung innerhalb der Firma Ihres Vaters? Meiner Firma, verdammt nochmal. Nun tun Sie sich mal die Ruhe an, kein Grund laut zu werden. Okay, also Ihre Firma, Ihr Haus. Genau. Wo aber inzwischen auch die Bank noch die Finger drin hat. Also Ihre Unverschämtheiten sind ungeheuerlich. Ich werde mich bei Ihren Vorgesetzten Sie über Ihre Scheißarbeit beschweren. Sie werden sich jetzt mal beruhigen, Herr Listerkamp. Sie haben uns angerufen. Das heißt, Sie haben uns quasi um Klärung eines Sachverhalts gebeten. Also haben wir uns an die Arbeit gemacht und nach sehr kurzer Zeit entdeckt, dass die Verhältnisse der Familie Listerkamp alles andere als wohlgeordnet sind. Wir sind absolut... Klären, nicht schnüffeln! Moment mal. Hören Sie, Herr Kommissar, ich schlage Ihnen einen Deal vor. Sie leiten die Fahndung nach meinem Neffen ein und untersuchen ihn, wenn Sie ihn aufgetrieben haben, von Kopf bis Fuß, ob er was bei sich trägt, was er hier aus meinem Safe entwendet haben könnte. Und ich werde... Herr Listerkamp, mit Deals ist hier nichts zu reißen. Wenn es sein muss, dann werden wir Ihren Neffen schon noch befragen. Aber zunächst mal als Zeugen. Und ganz ehrlich, ich brauche keine Tipps, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Aber einen kleinen Tipp vielleicht doch. Mein Vater besitzt in Norwegen... Danke, Herr Listerkamp. Ich denke, wir beenden jetzt das Gespräch. Und auch die ganze Angelegenheit. Kein Einbruch, kein Delikt. Er besitzt eine Fischerhütte am Sognefjord. Da werden Sie aller Voraussicht nach meinen Neffen finden, einschließlich der Beute. So, jetzt schlage ich Ihnen mal einen Deal vor. Sie regeln Ihre Familienangelegenheiten und wir machen derweil unseren Job. Viel Erfolg, Herr Listerkamp. Wo war ich? Und wie war ich dahin gekommen? richtig, Kopenhagen. Richtig, Hauptbahnhof. Den Fängen der norwegischen Schönheit war ich entkommen. Die hatte ich einfach abgeschüttelt, rumirren lassen im Bahnhofsgewusel. Hatte beobachtet, wie sie ziemlich von der Rolle in den Anschlusszug gestiegen war, der auch mein Zug gewesen wäre, eigentlich. Aber ich ließ ihn sausen, mitsamt der Schönheit. Also musste ich auf den nächsten warten. Ziemlich lange warten. Ich war ein bisschen durch Kopenhagen getigert, Tivoli, um die Zeit totzuschlagen. Aber dieser Rucksack war verdammt schwer und kalt war es auch. Also zurück in die Bahnhofshalle. Zufällig. Dass Miriam mich zufällig gefunden hatte, war natürlich gelogen, klar. Ich musste aufpassen. Aber nirgendwo kann man bekanntlich so gut untertauchen wie in der Masse. Bloß einpennen, das hätte nicht passieren dürfen. Echt nicht. Scheiße. Jetzt hatten sie mich am Kragen, die Kopenhagener Bahnhofsbullen. Ihre Ausweis gebe ich Ihnen schon mal zurück. Aber Ihre Rucksack, den müssen wir sehen. Packen Sie den jetzt bitte aus. Aber mein Zug... Would you please, bitte. Sonst müssen wir selber... Aber Sie haben doch... Was für ein Scheißspiel lief Sie denn hier ab? Mir meinen Reisepass gegeben. Hatte diese kleine, diese bildschöne Ratte mich ans Messer geliefert? Ihr Rucksack? Nein. Was ist da drin? Definitiv nicht den Rucksack. Gut, wie Sie wollen. Aber das ist nur Papierkram. Das ist völlig uninteressant für meine Masterarbeit. Ich war geliefert, klare Sache. Vielleicht konnte ich den Cops hier klar machen, dass mir wer die Apfelpapiere untergeschoben hatte, dass... Mann, hey, wer würde mir das um Himmels Willen abnehmen? Aber, Moment mal, wo denn verdammt nochmal? Ich wusste genau, ich konnte mich 100% erinnern. Ich hatte sie in kleinen Päckchen in die Bücher und zwischen die Kopien für meine Masterarbeit gepackt. Aber da war nichts. Null. Mit meilenweit aufgerissenen Augen sah ich dabei zu, wie sie alles zerpflückten, drehten und wendeten. Okay. Alles sauber. Ist kein Problem. Ja, aber was haben Sie denn finden wollen? Drogen? Was denn sonst? Ehrlich, Sie sehen nicht gerade aus, ein Geschäftsmann. Hat mich jemand angezeigt? Routinekontrolle. Sicherheit. Herrengutur. Danke. Ich hatte es versemmelt. Die ganze Aktion versemmelt. Und Miriam, das Aas. Als ich, Depp, ihr echt geglaubt habe, dass sie pennt. Glauben wollte, denn ich war auch hundemüde, hatte mich aber immer wieder zusammengerissen. Wir waren allein im Abteil gewesen. Und hatte sie nicht im Schlaf dieses unheimliche Lächeln auf den Lippen? Das bilde ich mir jedenfalls ein, jetzt im Nachhinein. Alles für die Katz, die ganze Vorsicht. Sie hatte es doch geschafft, lullt mich ein. Ich hab die Schnauze voll und so weiter. Nur um mir die Aktien heimlich zu klauen. Verdammte Scheiße. Wie sollte ich das Klaus beibringen? Che würde triumphieren. Der hatte Miriam auf mich angesetzt, ganz klar. Mir hinterher gehetzt mit Erfolg. Ja, Listerkamp. Ebenfalls. Dein lieber Onkel Che. Was willst du? Spiel nicht den Naiven. Was war an dem Tresor? Frag mal deine nette norwegische Assistentin, die weiß Bescheid. Miriam hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Dass ich nicht lache, Che. Und warum bin ich dann hier nur ganz knapp einer Verhaftung entkommen? Um ein Haar würde ich jetzt hier in irgendeinem dänischen Knast sitzen, du Arsch. Dänemark? Liegt das zufällig auf dem Weg nach Norwegen? Danke für diese Information. Das ist mir zu blöd. Weißt du was? Frag doch einfach dein norwegisches Mäuschen. Das hat nämlich vor 3,5 Stunden den Bahnhof in Kopenhagen verlassen. Auch das eine höchst wichtige Information. Vielen Dank. Ist doch schön, wenn alles in der Familie wie geschmiert läuft und sich alle gut verstehen, nicht wahr? Spar dir deinen Sarkasmus. Ich leg jetzt auf. Wie blöd hält er mich eigentlich? Was hatte mich bloß geritten, mich auf diesen Mist einzulassen? Familienbande. Sollten die ihr Vater-Sohn-Ding doch selbst durchziehen? Blick aus dem Zugfenster. Die ruhig vorbeisuchende Landschaft. Eine ganze Welt voll Freiheit, Riesenvakuum, das den unsortierten Kreisen und Kreiseln in meinem Schädel jeden Platz gab. Der Schwarz-Weiß-Film bekam langsam wieder Farbe, handkoloriert. Das Meer leuchtend violett, der Himmel goldorange, die Granitklötze himmelblau, überall Licht. Erst so ganz langsam, je näher ich dem Ziel kam, so ganz langsam schlich sich der Schatten wieder in die Lichterflut. Der Schatten, dass ich's vermasselt hatte. Wie sollte ich das meinem Großvater erklären? Er hatte sich auf mich verlassen und jetzt stand ich mit leeren Händen da. Die ganze Aktion, ein völliger Flop. Che stand mit dem Rücken zur Wand. Bei einem Konkurs würde er alles verlieren. Ein Päckchen Wertpapiere aber würde die Banken zumindest noch eine Weile hinhalten. Klar, er hatte mir Miriam auf den Hals geschickt und vielleicht nicht nur die. Warum sahen mich alle Leute so komisch an? Ich war heilfroh, als ich mich auf den Fußweg machen konnte. Als ich die Hütte erreichte. Und 1000 Posaunenstöße, als endlich das Feuer knisterte und knasterte. Aber das sichere Gefühl dauerte nicht lange an. Da draußen, eindeutig, diesmal war ich mir sicher, kein Traumbild. Da war wer. Dieser Schatten, der draußen am Fenster vorbeigehuscht war. Hab ich doch richtig gesehen. Kein Grund, sich von hinten anzuschleichen. Was hast du hier verloren, Miriam? Klaus hat die Hütte mir. Und mir. Ach du Scheiße. Nicht begeistert? Sag mal, kann das sein, dass hier in der Plastiktüte, was du hier gerade verstecken willst, dass darin vielleicht was ist, was ich schmerzlich vermisse? Hey, du solltest mir dankbar sein. Kannst dich doch freuen, dass ich dir noch gerade rechtzeitig den Arsch gerettet habe. Den Arsch gerettet? Ans Messer hast du mich geliefert. Alles, was ich an ihr mal attraktiv gefunden hatte, hatte sich verflüchtigt. Wie kann man so blöd sein und einen ganzen Aktienstab über die Grenze schmuggeln wollen? Das war nicht meine Idee. Stimmt. Trotzdem keine gute. Spätestens in Norwegen hätten sie dich gepackt. Die kennen da keine Gnade. Ich weiß, wovon ich rede. Weißt du, ich weiß sowas komischerweise nicht. Nee. Und Che, der kommt auch gleich, stimmt's? Und dann noch Klaus. Dann spielen wir die harmonische Familie Listerkamp. Du strickst Norweger-Pullis am Herdfeuer? Ich kapier das nicht. Das ist mir auch egal. Ich packe jetzt meine Sachen. Ich mach mich vom Felix, Acker. Bleib doch stehen. Ich erklär's dir, wenn Klaus da ist. Die ganze Schose lasse ich hier. Che kommt nicht. Bestimmt nicht. Könnt mich mal. Sturm kam auf. Ich konnte mir an 5 Fingern abzählen, dass das hier nicht lustig werden würde, wenn der Wind das Wasser in den Fjord drücken und auf die 1300 Meter hohen Felswände eindreschen würde. Auf das von Gletschern angebissene, abgehobelte und wieder glatt polierte Gestein. Und wie viel? Das ist doch schon mal was. Aber nicht alles aufs Konto meiner Mutter. Im Sturm würde sich der Fjord in Teufelsküche verwandeln. Wieso? In eine wogende, heulende Hölle. Es sind 9 Konten und nur 2 von der Banken sind Norwegen. Gut, dass wir festen Boden unter den Füßen hatten. Haben sich die Schweizer darauf eingelassen? Ein Dach überm Kopf und jahrzehntealte, leidgeprüfte, schwarz verwitterte Balken zu Wänden aufgeschichtet, die noch jedem Sturm die Stirn geboten hatten. Die Aktien sind in Sicherheit, klar. Was konnte mir da die Anwesenheit dieser undurchsichtigen Schönen anhaben? Meine Mutter? Das kriegt die schon. Er ist bei solchen Manövern ein echter Fuchs. Offiziell kauft die dafür ein Schiff. Irgendein noch registriertes Wrack. Das wird dann schnell zum 10-fachen Preis wieder verkauft. Völlig legal, freier Wettbewerb. Ja, gute Reise. Sei vorsichtig, das Wetter wird schlechter. Entschuldige bitte, aber ihr wollt ein Schiff kaufen von der Kohle? Hat der böse Felix etwa an der Tür gelauscht? Ja, der böse Felix wird gleich richtig wütend, wenn man ihn wie ein Kind behandelt. Ich will hier nicht verarscht werden, sonst bin ich endgültig weg. Weißt du eigentlich, dass dein Großvater sehr viel von dir hält? Sehr viel, Felix. Scheiße. Was denn? Ich denke, du bist hier der stressfreie Optimismus in Person. Klaus ist irgendwo da draußen. Klaus! Hier ist dein Junior, dein geliebter Sohn. Ich bin jetzt nicht zum Quatschen aufgelegt, Jay. Egal, wo du dich rumtreibst, auf was für einem Tümpel auch immer. Ich jage dir die versammelte Meute der eifrigsten Bullereien aus Europa auf den Hals. Und noch viel mehr. Jetzt mal halblang, verehrter Herr Junior. Wenn hier einer rumzuzetern hat, dann bin ich das ja wohl. Du hast mich gut hintergangen, hast das komplette Erbe durchgebracht, in Grund und Boden gestampft, was ich über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut habe. Und dann doch nicht mal die Eier gehabt, mir ins Gesicht zu sagen, wie es um den Laden bestellt ist. Deine verschissenen Zahnarztstühle, deine total vergeigten Investitionen mit meiner Kohle, die untergeschobenen Hausübertragungspapiere und all diese Scheiße da. Tragen wie ein Mann, Alter, im Sportlich. Vererbtes vererbt, wiederholendes gestohlen. Was denn bitte? Wiederholen! Mir machst du nichts vor. Du glaubst, du kannst deine letzten Reserven da an deiner norwegischen Hütte bunkern? Dabei wäre das die einzige Chance gewesen, deine Firma zu retten. Ach, jetzt auf einmal ist es wieder meine Firma. Ich habe nie geleugnet, dass die Firma Listerkamp auf deinen Fundamenten steht. Stand, Che, stand. Sieh's endlich ein. Miriams Berechnungen sind eindeutig. Die Bilanzen der letzten Jahre sind alle gefälscht. Quatsch. Die echten Zahlen sind niederschmetternd. Ja, Miriam hast du auch auf deine Seite gezogen. Glückwunsch. Und in all deinem Altersstand machst du deinen blöden Enkel auch noch zum Kurier. Aber der kommt nicht weit. Dafür sorge ich. Was ist das denn bei dir, Jay? Sollte ich dir auch meinen angeblichen Altersstarrsinn vererbt haben? Du bist am Ende. Ich hab nichts mehr zu verlieren. Aber ihr werdet auch nicht weit kommen, dafür sorge ich. Ich habe gute Kontakte, die reichen auch bis Norwegen. Fühl dich mal nicht so sicher, dein Handy ist schon geordnet. So leicht gebe ich nicht auf. Leck mich am Arsch, mein Sohn. Ich teste jetzt mal, ob so ein Handy schwimmen kann. Nicht an sein Handy. Das ist wie tot. Ich mache mir langsam echt... Was denn? Sorgen? Um Klaus? Nicht um deinen völlig untalentierten Che. Was wollte ich eigentlich von ihr? Und du? Hast du keine Angst um deinen Großvater? Die letzte Bestätigung, dass hier in diesem bekloppten Spiel jeder jeden ausspielte. Also jeder von den drei Big Players. Alle außer mir. Ich war der Spielball. Scheiße, ist echt keine erbauliche Erkenntnis. So... Miriam, jetzt mal raus damit. Warum bist du mir gefolgt? Warum hast du mich beklaut? Und warum hast du mich den dänischen Bullen ausgeliefert? Den dänischen Bullen habe ich dich nicht ausgeliefert. Das hast du selbst besorgt. Du musst mal ein bisschen auf deine Klamotten und dein Äußeres achten. Bitte? Wenn man wie ein Penne aussieht, muss man sich nicht wundern. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich bin hinter dir her, weil Klaus und ich plötzlich wussten, das ist keine gute Aktion. Das kann schiefgehen. Wär's ja auch fast. Dann würdest du jetzt im Knast sitzen, wegen Devisenvergehen. Ich schätze mal bis zu 3 Jahren bei der Summe. Danke, liebe Miriam. Oh, bitte, Felix, gern geschehen. Stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Ich soll mich auch noch bedanken dafür, ne? Aber hey, was soll eigentlich diese wirklich komische Verbrüderung mit meinem Großvater? Hab etwas Geduld mit mir, Felix. Ich gehöre zu den Guten. Genau wie dein Großvater. Und dein Che? Der gehört nicht mehr dazu, ja? Che ist unberechenbar, völlig verblendet und manchmal brutal. Scheiße. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer echten Love Story. Der Wind war inzwischen zum ausgewachsenen Sturm geworden. Das waren keine Regentropfen, was da gegen unser Fenster trommelte. Schnee. Graupel, Hagel, echtes Sauwetter. Miriam hatte seit einer Stunde nichts mehr gesagt. Es sah so aus, als würde sie sich echt Sorgen machen. Mensch, Felix. Wenn Klaus nicht im Hafen von Bergen geblieben ist, dann ist er jetzt da draußen. Irgendwo im Fjord. Wie bitte? Wie mit seinem Motorboot? Voll beladen mit allem, was er noch retten konnte. Gold, Bargeld. Seid ihr denn wahnsinnig? Das ist der sicherste Weg. Allerdings nur bei gutem Wetter. Scheint so, als ob das Glück uns verlassen hat. Konnte einem fast leid tun, wie sie so traurig dasaß. Vielleicht hatte ich mich doch in ihr getäuscht. Vielleicht tat ich ihr Unrecht. Plötzlich, für den Bruchteil einer Sekunde, streifte der Lichtkegel einer starken Taschenlampe die Vorhänge. Was ist denn? Da draußen ist jemand. Wo ist die Waffe versteckt? Er sagte, es gibt hier ein Gewehr. Ja, in der Kiste da, unter der Eckbank. Kannst du denn damit umgehen? Oh Gott. Klaus! Schön, dass du das bist. Alles okay? Ja, alles gut. Das ist doch ein richtig solides Boot, was ich da habe. Und außerdem stamme ich aus einer alten Seefahrerfamilie. Da werde ich doch das Boot nicht sinken lassen oder kentern oder alles sowas. Bei der Fracht schon gar nicht. Wow. Verdammte Hacke. Wie ist denn sowas? Kann ich das mal zählen? Später. Jetzt wird erstmal gekocht. So feierten wir in unserer dreiköpfigen Fjord-WG die glückliche, tja, so man sagen, Familienzusammenführung. Es gäbe da noch ein kleines Problem. Die Hütte, die hat nur zwei Schlafkammern. Eine für dich, Felix, und die andere für uns. Wo ist denn das Problem? Nicht zu fassen, ich Trottel. Hatte ich echt noch einen Beweis gebraucht, dass zwischen dem alten Herrn und der schönen Norwegerin mehr lief als irgendwelche geheimen Abmachungen. Wir funktionierten als Trio. Funktionierten blendend. Die beiden turtelten und kochten und ich fand sogar endlich Zeit für meine Masterarbeit. Kleiner, vergiss den Master. Ich habe Größeres mit dir vor. Mit uns. Immer noch der Alte. Was Größeres. Ich durchkämmte meine Papiere, schrieb hier ein Sätzchen, da ein Sätzchen, hackte Holz. Zwei wunderbare Tage lang. Bis Klaus plötzlich angerannt kam, das Gewehr in der Hand. Du legst jetzt Scheiß auf das Holz. Komm, schnell. Ich hab sie gesehen. Wen hast du gesehen? Komm jetzt los. Ja. Dann sah ich sie auch. Zwei Typen schlichen durch die Kiefern und pirschten sich von oben an die Hütte. Miriam hatte sich wenige Meter von uns entfernt zwischen zwei Felsen versteckt. Während der eine von den beiden die Bude auseinandernahm, Tische, Stühle, Schränke durch die Gegend schmiss, durchsuchte der andere die Holzstapel an der Tür. Keine Sorge, die finden nichts. Ist alles gut gesichert. Rüber runter, Kleiner, gleich wird's ernst. Oh! Ja, das ist vermutlich ein russisches Inkasso-Kommando. Marke haut drauf und Ende im Gelände. Dachte ich mir's doch. Na, warte. Oh. Wie hat Shea uns auf den Hals gehetzt? Seine letzte Investition. Die können nicht ganz billig gewesen sein. Immerhin, sie haben uns gefunden. Aber schießen können sie nicht. Ich glaube, ich habe den einen erwischt. Kurze Zeit später hörten wir in einiger Entfernung den Motor eines Jeeps aufheulen. Dann war Ruhe. Klaus, Felix, seid ihr okay? Alles bestens. Ja. Meinst du, die haben was gefunden? Nee, ist alles schon im Boot. Gut. Es dauerte noch einige Stunden, bis sich die Wogen geglättet hatten. Bei uns und zwischen den Schären im Fjord. Wir hatten versucht, in der durchwühlten Hütte noch so einigermaßen klar Schiff zu machen. Aus den kaputten Stühlen und dem kläglichen Rest machten wir ein Feuer. Es war schon ziemlich spät am Nachmittag, als wir das kaputte Fenster notdürftig mit einem Brett vernagelten und die Hütte abschlossen. Und dann ging es zum Kahn. Und raus auf den Fjord. Traumhafte Tour, rechts und links die hoch aufragenden Buckel aus Fels und Moos, Kiefern und Birken, aber für Naturschönheiten hatte ich irgendwie keinen Kopf. Wo sollte das alles enden? Mitten in der Nacht dann die Lichter vom Hafen in Bergen. Am Kai die beiden Typen, die da winkten und wie Honigkuchen Pferde strahlten, das waren Miriams Brüder. Zwillinge, die sich glichen wie ein Ei dem anderen. Sie staunten nicht schlecht, die zwei, als sie sahen, wie viele Taschen und Koffer wir aus dem Boot hieften. Es passte knapp rein, das ganze Zeug, in ihre beiden Volvos. Und ich hatte immer noch keine Idee, wohin diese Reise letztlich gehen sollte. So, Felix, gleich hast du es geschafft. Sie hatten mir echt die Augen verbunden. Überraschung. Sehr witzig. Wir würden jetzt das Schiff anschauen, hieß es. Ich hatte nicht die geringste Lust auf irgendeinen verrosteten Kahn, wo ja nun sicher der Großteil des mühsam geretteten Geldes reingesteckt worden war. Wozu die ganze Nummer? Klaus als Kapitän? Wollte der seine alte Seebärenleidenschaft auskosten oder mit einer betagten Rostbarkasse in den tosenden Fluten untergehen? Der Himmel nochmal. Aber wieso war kein Mensch auf dieser Werft zu hören? Kein einziges Geräusch. Kein Hämmern, kein Schleifen, kein was weiß ich. Gut, ihr habt jetzt euren Spaß gehabt. Kann mir jemand die Binde abnehmen? Okay. Ich schaute verdutzt in eine leere Halle. Von Schiff keine Spur. Och, Kleiner. Enttäuscht, ne? Das Schiff, das war doch bloß ein Papierschiffchen. So ein kleines, feines Scheingeschäft. Irgendwie muss das viele deutsche Schweizer Geld ja plausibel angelegt werden. Selbst ich als Norwegerin kann hier auch nicht tun und lassen, was ich will. Aber keine Sorge, alles legal, alles wasserdicht. Na, nur das angebliche Frachtschiff nicht. Hast du wirklich toll gemacht, Miriam. Kompliment. Danke. Wir standen in irgendeiner halb leer geräumten Möbelfabrik. Auf den Maschinen lag der Staub mehrerer Jahrzehnte. Ich hab dir doch gesagt, ich hab Großes mit euch vor. Du, Kleiner, wirst jetzt Herr über diese heiligen Hallen. Wie? Was? Nur wenn du magst. Inklusive Startkapital. Gibt's eigentlich irgendwas, was ihr nicht gefaked habt? Und kann man vielleicht endlich mal mit offenen Karten spielen? Miriam als Finanzministerin. Klaus als Designer. Retro 70er Jahre Holzstühle. Helle norwegische Birke. Und anderes mehr. Alles zehnmal besser als die 0815 Teile, die ein großer schwedischer Konkurrent auf den Markt schmeißt. Einzelstückfertigung. Und ich als Werkstatt- und Vertriebsleiter. Das war der Plan. Gefiel mir, ehrlich gesagt. Irgendwie. Und Bergen schien nicht die schlechteste aller Städte zu sein. Obwohl der Dauerregen, das war ein Problem. Ist ein Problem. Der Regen ist immer noch ein Problem. Aber der Laden läuft. Unser Label erobert langsam aber stetig seinen Markt. Und solange das so ist, bleibe ich erstmal hier. Sie hörten Norwegian Wood von Ulrich Land. Es sprachen Felix Enno Hesse, Che Genia Lacher, Klaus Rainer Schöne, Miriam Lisa Werlinder. In weiteren Rollen Arvid Assarsson und Ulrich Land. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Steffen Jahn. Regieassistenz Sascha von Donat. Regie Angeli Backhausen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017. Georg Büren.